Yep. Woo! Lion. Schönen guten Morgen. Dass die Welt noch steht. Yeah. Schönen guten Morgen Welt, schau aus dem Fenster und der Morgen ist hell. Ich werd geblendet von funkelndem Geld. Das Backen um sich schmeißen, bis die Aktie fällt. Doch es fällt nicht auf, denn auf der Bank ist immer noch der gleiche Penner zu Wows. Sieh, ich renn aus dem Haus, wir gehen joggen für die Fitness. Abends geht es saufen und rauchen, wir poppen diese Bitches. Ich hör Tösen in Applaus für paar Topmodel-Freaks, die sich abmagern müssen, um ins Kleid für die Party zu passen. Vielleicht sollte die Show in Somalia machen. Wir fahren 200 Sachen, linke Spur, Autobahn und zum Supermarkt, weil keiner hier mehr laufen kann. Ich glaub, ich brauch einen Plan, nur leider finde ich keinen. Deswegen chill ich daheim, überall glitzerndes Weiß und der Dreck dieser Welt ist hinterm Horizont. Schönen guten Morgen. Schön, dass die Welt noch steht. Schönen guten Morgen. Schön, dass die Welt noch steht. Ich hab gehört, Panzer schießen gerade im Irak. Ich schieß mit Panzern bei Mario Kart. Und ich glaub nicht wirklich, was die Tagesschau sagt. Schau Fußball oder Mario Bart. Und mein Tag ist damit ausgefüllt. Sieh, ich hab Wind in den Haaren und der miese Orkan legt zur gleichen Zeit die Küste in Amerika lahm. Sieh, die gut müssen's die Leute in Nigeria haben. Die haben Sonne und Frau Holle legt mir Schnee in den Garten. Ich bin so scheiße drauf, such eine heiße Braut. Aber ohne Schminke sehen sie alle scheiße aus. Ich hab'n Vorschlag für Volker Bouffier. Statt dem Doppelkorn trink doch einfach morgens einen Tee. Nein, wir wollten nicht sehen, was mit Kindern passiert. Die sonntags in die Kirche gehen, jetzt sind wir verwirrt. Ja, der Teufel ist im Schrank und wir finden ihn hier. Ich sag, schönen guten Morgen. Schön, dass die Welt noch steht. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass die Welt noch steht. Und das Licht flackert hell in diesem Scheinwerferlicht. Wenn am Samstagabend unser Leiden erlischt, wenn wir uns dann verlieren, mit einer Flasche Bier den Bildschirm anvisieren und von Freiheit fantasieren. Wir sind zu lange hier, in einem Labyrinth von Lebenswegen, wo jeder jeden konkurriert und beim Gehen durch den Regen wird marschiert. Es macht mir nichts mehr aus, hier zu leben. Zwischen Regeln sind wir assimiliert. Und ich trag meine Stirn immer noch unter dem Yankee-Cap. Kein Millionär, doch ist okay, wenn man Teller wäscht. Weiß nicht wie Champagner, aber dafür wie ein Fenty schmeckt. Und es gefällt mir jetzt, denn jeden Abend vor mein Licht ausgeht, weiß ich, morgen früh kann ich wieder sicher aufstehen. Ohne Kanonenkraft, nur diese Ohnmacht in uns drin wird es wieder vergehen, denn wir Panzer wiedersehen. Gott sei Dank bin ich okay und ich sag, schönen guten Morgen. Es ist besser, wenn ich rausgehe und die Musik aufdreh. Schönen guten Morgen. Es ist besser, wenn ich rausgehe und die Musik aufdreh. Schönen guten Morgen. Schön, dass die Welt noch steht. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass die Welt noch steht.